Dezju, gib im. Dezju, was geht ab? Bugatti, Digga. Esti, was geht ab? Alles cremig. Berlin, was geht ab? Yeah. Ich sag meinem Sohn, es gibt keinen Preis ohne Fleiß. Weiß sich jeder um den Thron und die Millionen reißt. Doch ich kenne keinen, der aufs Klo geht und Kohle scheißt. Außer die Kardashians und dieser Robert Geist. Deutsche Rapper machen Kindergarten, kommen bei dir klingeln und verstecken sich wie Implantate in der Tat. Doch bevor ihr Rapper seid, wird voll die Rockstar, denn ihr seid voll die Opfer. Wie Olli Pocher, ihr habt die Muskeln immer angespannt. Aber für meine Zunge brauch ich keine Hantelbank. Ich bin ein Mann, ich ess am liebsten Steak zum Steak. Ich mach aus den Hateful Eight die Gay Parade. Sag mal, wo kommen wir denn dahin, wenn alle Blocks machen? Lasst euch doch von Bibi vor der Camp auf den Kopf kacken, ihr Affen. Ich bin der Direktor vom Zoo. Deutschrap schreibt man S-I-D-O. Ich mach was ich will, denn ich hab Eier aus Stahl. Hier hat keiner ne Wahl, ich bin ein Barmann. Ja, Mann. Ich geb nen Fick auf ihr scheiß Kommentar, denn die kommen einfach nicht klar, lass sie labern. Ja, Mann. Ich bin nie wieder sparsam. Ja, Mann. Muss nie wieder hadern. Ja, Mann. Ich fühl mich gut, ich lass das Licht an beim Sex. Ja. Ich bin nicht ganz perfekt, aber nah dran. Ja, ich blass den Rauch aus der Lunge, trag ein Lächeln im Gesicht. Essen Austern und Thomas, du fast echt jedem Gericht. Mache Session mit der Klick, Digga, Standard bei uns. Und leb mein Leben wie gewohnt, von der Hand in den Mund. Leute sagen zu mir, Bruder, hau doch bitte mal was raus. Aber ich chill auf der Couch, massier die Titten deiner Frau. Und bald geht's wieder auf Tour, ein paar Tickets sind verkauft. Alter, ich komm auf die Stage und all die Bitches rasten auf. Was geht ab, alles klar, ja normal und bei dir. Es wird hart generiert, dann wird smart investiert. Mach weiter wie gewohnt, damit die Scheiße sich auch lohnt. Und vielleicht knack ich bis 30 die Million. Doch mal sehen, was passiert. Fehler passieren, du musst regenerieren. Deshalb durchtrete ich ein paar Türen, um meine Pläne zu vollführen. Und ich weiß, alle meine Leute hier verstehen, was ich mein. Auch wenn es morgen schon vorbei ist, dann war's wenigstens geil. Ich mach was ich will, denn ich hab Eier aus Stahl. Hier hat keiner ne Wahl, ich bin dein Barmann. Ja, Mann. Ich geb nen Fick auf ihr scheiß Kommentar, denn die kommen einfach nicht klar. Lass sie labern, ja, Mann. Ich bin nie wieder sparsam, ja, Mann. Muss nie wieder hadern, ja, Mann. Yeah. Ich fühl mich gut, ich lass das Licht an beim Sex. Ich bin nicht ganz perfekt, aber nah dran, ja, Mann. THC in den Adern, ja, Mann. Abhängen wie Tarzan, den ganzen Tag lang. Lass sie labern, die haben andere Probleme. Ich bleib weiter ignorant mit der Hand an meinem Penis. Ich bin dankbar für dieses Leben und ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Genau aus diesem Grund steht heute Filet auf meinem Speiseplan. Gib alles, was ich hab für die Familie und die Crew, ey. Und außerdem gehört ein bisschen Risiko dazu. Aber ich mach, was ich will, denn ich hab Eier aus Stahl. Hier hat keiner ne Wahl, ich bin dein Barmann. Ja, Mann. Ich geb nen Fick auf ihr scheiß Kommentar, denn die kommen einfach nicht klar. Lass sie labern. Ja, Mann. Ich bin nie wieder sparsam. Ja, Mann. Muss nie wieder hadern, ja, Mann. Ich fühl mich gut, ich lass das Licht an beim Sex. Ich bin nicht ganz perfekt, aber nah dran, ja, Mann.